الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السوق بيت الله دم هانت بلتن الله زيغن هاي البامات شكايت سنة البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, heute möchten wir uns dem dritten Kapitel von Riyad al-Salihin widmen. In diesem Kapitel geht es um Geduld und Standhaftigkeit, was man im Arabischen als Sabr bezeichnet. Wir alle kennen die Ayah im Koran al-Karim, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sabr bedeutet Geduld haben. Und es gibt verschiedene Formen des Geduldes. Und lasst uns erst einmal anhören, was der Imam al-Nawawi, rahimahullah, in seinem Buch an Ayat aus dem Koran zitiert. Sagte, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا. Allah der Erhabene sagte, O die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus. Aus dieser Ayah lernen wir, dass Geduldigsein eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen ist. Und dass zum vollkommenen Iman Geduld dazugehört. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, dass die Geduld eine Sache ist, die er von uns verlangt. Und er stellt uns sogar auf die Probe, um zu sehen, wer geduldig ist und wer nicht. Allah sagte, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften. Allah sagte weiterhin, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Also wir haben es gerade eben kennengelernt, das Sabr ist eine Eigenschaft eines gläubigen Muslims. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala prüft den Menschen, um zu sehen, wer geduldig ist und wer nicht. Drittens, die Belohnung für eine Person, die geduldig ist, ist die folgende. Allah sagte, gewiss, den Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dem geduldigen Menschen solch eine große Belohnung geben, dass sie gar nicht mit unseren menschlichen Worten zu beschreiben ist. Allah sagte, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Wahrlich, wenn einer standhaft erträgt, ihm passiert also was und hat Geduld. Was heißt Geduld haben? Natürlich, Geduld hat verschiedene Formen. Unter anderem Geduld bedeutet, dass du nichts machst in diesem Moment, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Wenn einer standhaft erträgt und vergibt, so gehört dies zur Entschlossenheit in der Handhabe der Angelegenheiten. Das heißt also, eine Person, die geduldig ist, das weist darauf hin, dass sie entschlossen ist. Das heißt, entschlossen nach dem Jenseits strebt. Wallahu a'lam. Ebenso sagte Allah azza wa jalla: "Ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." Allah subhanahu wa ta'ala hat uns jetzt, also nur damit wir sehen, wie vielfältig die Sache mit der Geduld ist und dass die Geduld, wenn sie im Koran erwähnt wird, aus verschiedenen Gründen erwähnt wird. In diesem Fall geht es darum, dass der Mensch, er braucht ja, wenn der Mensch geduldig sein soll, dann ist die Frage erstens, das ist die Frage, welchen Nutzen haben wir davon, von Geduld sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Allah ist mit den Standhaften. Das heißt, der gläubige Mensch, sein Lohn für die Geduld, für Sabr, bekommt er in diesem Leben noch bevor dem nächsten Leben. Im nächsten Leben, er bekommt die Belohnung ohne zu berechnen. Ohne Abrechnung, ohne Rechnung bekommt er die Belohnung in seinem vollen Maß. Aber in diesem Leben, Allah Azza wa Jal wird mit ihm zusammen sein. Das heißt, Allah wird ihn unterstützen. Allah Subhanahu wa Ta'ala wird ihn nicht im Stich lassen und er wird ihm helfen, sobald er ihn braucht. Subhanahu wa Ta'ala. Und er sagte ebenfalls, subhanahu wa ta'ala, dass die Menschen aufgrund der Geduld verschiedene Stufen erlangen werden bei ihm, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Mensch im Jenseits wird entsprechend seiner Geduld, die er gehabt hat, belohnt werden. Manche ganz oben und manche weiter unten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich von euch abmühen und welche standhaft sind. Und dieses Vorwort ist sehr wichtig, denn Geduld, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft, die ein Gläubiger haben muss. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die alle Menschen geprüft werden. Alle Menschen werden auf die Probe gestellt. Und er sagte, inna ashaddan nas ibtila'an lil anbiya. Das heißt, diejenigen Menschen, die am stärksten auf die Probe gestellt werden, sind die Anbiya. Die Anbiya sind die Propheten. Das ist der Plural von Nabi. Und deswegen, und dann sagte er, thumma al-amthal fal-amthal. Das heißt, und danach kommt der, der ihnen am ähnlichsten ist. Das heißt, je ähnlicher du bist wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desto mehr wirst du geprüft werden von Allah azza wa jal. Und jeder gläubige Mensch muss geprüft werden, damit gesehen wird, ist er ehrlich in seinem Glauben oder bringt ihn schon die kleinste Versuchung auch vom geraden Weg ab. Und wenn er abgebracht worden ist vom geraden Weg, findet er den Weg dann auch wieder zurück. Weil jeder Mensch kann sein, er ist manchmal nicht geduldig. Geduld haben, liebe Geschwister, bedeutet natürlich, es gibt verschiedene Arten der Geduld. Der Hadith, den wir uns anschauen, wir lesen den Hadith vor, wenn wir natürlich den Hadith an sich nicht heute ganz zu Ende besprechen werden. Aber Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich lese kurz auf Arabisch vor und dann auf Deutsch. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Dieser Hadith ist überliefert von Imam Muslim. Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, er berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat. Die Reinheit ist die Hälfte des Iman. Alhamdulillah, das heißt alles so gebührt Allah zu sagen, füllt die Waage des jüngsten Gerichts. Und zu sagen Subhanallah walhamdulillah, das heißt, Preis sei Allah und alles Lob gebührt Allah, füllen alles, was zwischen den Himmeln und der Erde ist. Das Gebet ist ein Licht, das Almosen ein Beweis, die Standhaftigkeit ein heller Glanz und der Koran ein Beweismittel für oder gegen dich. Jedermann geht in den Tag und verkauft sich selbst und bringt entweder seine Befreiung oder sein Verderben herbei. Überliefert von Imam Muslim, wie bereits erwähnt. Der Hadith, den Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala erwähnt hat, ist sicherlich in erster Linie wegen dem Sabr, wegen der Geduld. Doch bevor wir über die Geduld an sich sprechen, möchten wir ein paar wenige, ganz kurze Worte verlieren über den Überlieferer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn zufriedenstellen. Abu Malik, rahimahullah wa radiyallahu anhu, das ist sein Beiname und sein Spitzname, sein Beiname, sagt man auf Arabisch Kunya. Und Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, sagte hier, Al-Harith ibn Asim ist sein richtiger Name. Aber das ist eine Sache, über die es große Meinungsverschiedenheit gibt unter den Ulama. Es gibt verschiedene, manche sagen heißt Ubaid, manche sagen heißt Ubaidullah, manche sagen heißt Al-Harith ibn Al-Harith, manche sagen heißt Al-Harith ibn Asim. Und so gibt es verschiedene Meinungen dazu, was unerheblich ist, weil er ist wie Abu Huraira, er ist ein Sahabi, der mehr mit seinem Beinamen bekannt wurde, als dass er mit seinem richtigen Namen bekannt wurde. Al-Ash'ari heißt er, weil er zu einem Volk gehört, das Al-Ash'ariyun heißt. Ein eine Sippe oder ein Volksstamm, heißt Al-Ash'ariyun. Wie Abu Musa, radiallahu anhu, heißt auch Abu Musa Al-Ash'ari, radiallahu anhu. Und dieser Sahabi, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er ist gestorben zur Zeit des Kalifats von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, und zwar in Asch-Sham, das heißt in Großsyrien, das heutzutage das Gebiet von, ja, wahrscheinlich eher von Jordanien, zumindest war dort Mu'adh ibn Jabal, ist dort begraben heute, oder möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und er, Mu'adh ibn Jabal, und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, und Abu Malik, ja, und Shurahbil ibn Hassana, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sie alle sind gestorben in der Pest, die ausgebrochen ist dort damals. Pest auf Arabisch Ta'un. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte nämlich gesagt, wenn die Pest in einem Ort ausgebrochen ist, dann soll man den Ort nicht mehr verlassen. Und wenn man davon hört, dass sie irgendwo ausgebrochen ist, dann soll man dort nicht hingehen. Und das haben sie gemacht, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und ihnen die Belohnung eines Märtyrers geben. Denn wenn man in so einem Krankheit stirbt, dann gehört man inshallah zu den Märtyrern ebenfalls. Und sie alle, wie gesagt, sind da gestorben, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind vielfältig. Entschuldigung, damit soll gemeint sein, sie sind von großer Bedeutung. Unser Prophet alaihi salatu wasallam hat sehr oft wenig Worte gesagt und vieles damit ausgedrückt. Denn dieser Hadith, den ihr gerade eben gehört habt, beinhaltet eigentlich den ganzen Islam. Und deswegen werden wir inshallah das, was wir über den Hadith sagen, inshallah beim nächsten Mal sagen. Möge Allah azza wa jal euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.